Wie die Flüsterstimme uns schon verraten hat, ist es wieder einmal Zeit für Ampere. Willkommen zu einer weiteren Episode vom kompromisslosen Wegbegleiter durch die Welt der Elektronika, hier bei SRF Virus. Egal ob übers Radio oder online, wie jede Woche erwartet euch Spannendes, Kurioses und Erfrischendes aus einer Vielzahl von elektronischen Genres. Musik von dort, Musik von hier, immer ins Ohr und gleichzeitig ins Herz. Wir schreiben schon die dritte Folge von diesem noch immer jungen Format. Wir danken allen, die die letzten beiden Episoden mitverfolgt haben und freuen uns über eine weitere Stunde voller Juwelen aus diesem riesigen Gebiet, das sich elektronische Musik nennt. Die Ausgabe richtet das Augenmerk auf Synthlastienklänge, Disco und House und driftet ein, zweimal in Richtung Bass und Jungle ab. Wie immer mit dem nötigen Name-Dropping und Hintergrundwissen, das das Ganze ein bisschen in Kontext setzt. Ich bin der Benni und wünsche viel Spass bei der dritten Episode von Ampere, hier auf SRF Virus. Wie immer fangen wir das Ganze ein bisschen gemächlicher an. Das ist Dampen the Mood mit Black Sequence. Ein smoother, ambient-lastiger Tune, der mit herzigen Synth-Klängen so vor sich hin plätschert. Das Ding ist Anfangs Mai auf dem spanischen Label Soil via Kassetten erschienen. Ein Label, das sich durch industrielle und experimentelle Musik auszeichnet. Track von einem gern gesehenen Gast. Das ist Promise Me von Deft. Eine ältere Nummer aus dem 2014, die intensives Drumwork mit leichtfüßiger Atmos verbindet. The best of two worlds sozusagen. Aus dem Nordwesten. Das ist Alma Negra mit This is the Place. Der Tune groove direkt nach vorne und ist auf dem Label von Detroit Swindle namens Heist rausgekommen. Das Basel Live DJ und Produzentenkollektiv kombiniert House mit karibischen Klängen, Afro-Funk und mal einer Prise kolumbianischem Salsa zu einem genüsslichen Club-Sound. this place where a lady lives with jungle fever. They say the witch doctor's a cleanup man. Am Herzen und gibt auch gleichzeitig den Donau für die Show. Vibes à la Vissem Lamborghini Diablo anno 1984. Das Original ist von einem der wohl taktangehebendsten Produzenten der letzten Jahre, nämlich Bart Skills. Der Track heisst Midnight Moving. Der Remix kommt aber vom Holländer 2001, der mit seinem Label 100% Pure das älteste Imprint aus Amsterdam pflegt. Ampere Certified. Ampere. SRF Virus. We'll be right back. wieder ist Basel im Haus. Das Label Fleeting Wax bietet dem düsteren Disco-Track ein Zuhause. Das ist der Remix vom Track Choose Your Color Gypsy Dark von Karpov Not Kasparov. Künstler, den wir schon in einer Episode von Ampeg featured haben, das ist ein Batu mit dem Track False Reads. Der Tune gilt als garantierter Festivalbanger von 2019 und genießt Support von Szenegrößen und Bedroom-DJs gleichermaßen. Thank you. Elektronisches. Immer handpflückt. Und wieder qualitativ hochwertige Schallwellen aus heimischen Gefilden. Der Artist heisst Hove und der Track «Journey to Arendal» ist vom gleichnamigen Tape-Mitschnitt von einer Live-Aufnahme aus dem Herzen von Zürich. Fuzzy Melodien, schimmernde Arpeggios und Drum Machines galore, Züge von 80s und 90s Einflüssen. Die EP ist auf der eigenen Schmiede «Lights of Other Days» rausgekommen. Tempo, die Vibes bleiben jedoch klassisch erfrischend. Eine 10 Jahre alte Scheibe namens The Corridor von Based on Omunit ist durch den Münchner Dennis Griller zu neuem Leben erweckt worden. Der Bristolian hat sich seine Remix-Jünger selber ausgewählt und hat mit dem vorwärtsdenkenden Produzent definitiv das richtige Gespür gehabt. eine von meinen absoluten Lieblingsscheiben. Und das nicht nur, weil das Ganze aus meinem Homebase-Genre kommt. Das ist ein Remix vom Track Conversations von Matt zusammen mit Kevin King. Der Remix liefert der BBC Radio 1 DJ René Lavis zusammen mit dem Kanadier Gremlins, der übrigens auch auf einem der wichtigsten Schweizer Drum-Bass-Labels released hat, Demand Records. Schaut an dieser Stelle. Einschüchternde Breaks und ein bitter CSI Vocal harmonieren zu einem Track, der am See oder im Club gleichermaßen funktioniert. Tell me something else. Highways rund ums tropische Miami. Auch wenn der Artist Moon aus Boston kommt, trifft er mit simplen, aber effektiven Synth-Klängen der Nerv von Vergangenem zur heutigen Zeit. Ich habe eine besondere Affinität für Videospiele, daraus mache ich keinen Hehl. Der Track ist unter anderem auf dem Soundtrack vom Indie-Spiel Hotline Miami 2 zu finden. Durch das Spiel hat der Track auch zu einer gewissen Berühmtheit gefunden. We'll be right back. Ampere. Dein Stromstoss bei SRF Virus. Das ist 1-800-GIRLS mit Sun Cream. Der Tune ist von der You, Me and Madonna EP und passt herrlich zu einem leichtfüßigen Sommer in der Alpennation. Bliss. Ist aber von jetzt. Das ist ein Remix von Let's Dance von der englischen Elektro-Afro-Funk-Band Ibibio Sound Machine aus London. Einflüsse von der goldenen Ära vom westafrikanischen Funk, Disco, modernen Post-Punk und Elektro führen zu einer explosiven Mischung mit Tanzgarantie. Der Remix kommt vom Brüderduo Phase Action und gibt im Original noch eine gehörige Portion House mit auf den Weg. YouTube-Algorithmus eben schon recht. Der Tristan Hellis, besser bekannt als DJ Boring, hat sich sein Kamerli in die Welt geschafft. Der in Australien geborene Londoner hat sich mit der Lo-Fi-House-Hymne Winona bereits früh einen Namen erarbeitet, wo andere noch immer davon träumen. Der Track Unspoken Presence ist alles andere als boring und sorgt mit einer ungeschliffenen Soundästhetik für Vibes extraordinär. elektronisch und kompromisslos. Musik für zerbrochene und entfremdete Zeiten. Das ist «Wheel of Light» mit «Same Blood». Der erste Teil von einer Dreierserie vom Zürcher Imprint Lux Records. Daniele Cosmo Barbiero und Dominique Faber-Schmidt beziehen sich mit ihrem Label stark auf lokale Künstler, die sich konzentriert in die dunkelsten Ecken der elektronischen Musik vertiefen. Schluss gibt es Vibes und Hypes. Die Aufmerksamkeit rund um Rosa Terenzi nimmt kontinuierlich zu und das zu Recht. Seit 2017 ballert die Künstlerin aus Melbourne eine heisse Scheibe nach der anderen raus. Mit Mood veröffentlicht sie auf dem Label Salt Mines ihre 6. EP. Mittlerweile sind noch 3 weitere dazugekommen, wo sie kreativ in ihren genreübergreifenden DJ-Sets miteinander verbindet. We'll be right back. die letzten moody Klänge von der Rosa Terenzi in eure Ohren creepen, bewegen wir uns langsam aber sicher Richtung Ende dieser Episode. Danke, dass ihr bei der dritten Folge von Ampere dabei gewesen, egal ob online oder übers Radio. Die Vorfreude auf die nächste Episode könnte kaum grösser sein, denn unser erstes Special steht da. Jeden Monat bietet Ampere einen tieferen Einblick zu Künstlerinnen und Künstlern, Genres, Szenen und Diskussionswürdigem aus der Welt der elektronischen Musik. Der Anfang macht die Luzerner Klangkünstlerin Martina Lussi. Wir sind an ihrer Performance an den Stanzer Musiktag dabei und haben sie kurz darauf ab in ihrem Wohnzimmer zum Interview gebeten. Neben einer feinen Selection liefert sie interessante Einblicke zu ihrer Musik, ihrer Schaffensweise und ihrem derzeitigen Leben in Paris. Nicht vergessen, falls euch gewisse Tunes ganz besonders gefallen haben, findet ihr Selection immer in der Ampere Playlist auf Spotify. Nochmal danke fürs Zuhören. Ich bin der Benni und bis zur nächsten Episode von Ampere, du bessere Virus.